Anlässlich des Tages des leuchtenden Sterns fand am 15. Februar auf dem Platz vom Sonnenpalast Gumsusan eine feierliche Zeremonie der Offiziere und Soldaten der Land-, See- und Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee dazu statt, den Generalissimusen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung zu bezeigen und dem obersten Befehlshaber Kim Jong-un Treue zu schwören. Daran beteiligten sich der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Hwang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, die führenden Kommandeure der koreanischen Volksarmee, die Offiziere und Soldaten der Land-, See- und Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und die Schüler der Militärschulen aller Ebenen und der Revolutionsschulen. Zuerst gab es eine Zeremonie der Militärkapelle der koreanischen Volksarmee. Alle Teilnehmer verbeugten sich ehrerbietig vor den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Dann hielt Hwang Byung-so eine Rede dazu, den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung zu bezeigen und dem obersten Befehlshaber Kim Jong-un Treue zu schwören. Er unterstrich, man werde die von Kim Il-sung und Kim Jong-il hinterlassenen Hinweise für lebenswichtig halten, diese ohne geringste Abweichung und Einräumung unbedingt konsequent durchsetzen und dadurch ihre Verdienste um den Armeeaufbau standhaft verteidigen und ewig glorifizieren. Im Einklang mit der Forderung der gespannten Situation, wo die Aggressionskriegsmachenschaften der Feinde gegen die TVJK in eine tollwütige Phase eingetreten seien, werde man sich mit hoher Wachsamkeit auf den endgültigen Entscheidungskampf perfekt vorbereiten. Und nach dem Befehl werde man durch entschiedene und unbarmherzige Präventivschläge die Aggressoren völlig vernichten und um jeden Preis einen vereinigten starken Staat in Korea aufbauen. Im Anschluss daran gab es auf dem Platz eine Parade der Offiziere und Soldaten der Land-, See- und Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und der Militärschulen aller Ebenen und der Revolutionsschulen. Danach knallte am Februarhimmel ein prächtiges Feuerwerk.